Es wird ein Träumen von bisseren Tagen, der Sonne Gottes Seele, tief mit uns. Es liegt ein Schicksal für seine Schatten, es wird ihm ins Orangens Geflecht. An diese aufwendet nun unständig werden, spricht der Mutter, sie wollte es sein. Das Licht ist sie an dem zahlenden Gott, so wurde es gescheuchen, das findet der Wort. Es gibt denn die Träume von bisherigen Tagen, der Sonne Gottes Seele, die bedrückt. Des blinden Schicksal wird seine Schaden, des wir, die mich an Unheimliches Geflecht. All Dinge aufhelfen, nun muss ich mir fern. Krieg, die Mutter, die Worte des Herrn. Das Nichts gesehen, den strahlenden Gott. So wurde es gesprochen, das Bieten der Wort. Zu prüfen der Weide und Sphäre im Berg, besuchten die Assen mit Pfeil und mit Schwert. Doch keine der Waffen aus sichersten Zahl verletzte den Gott, noch macht ihn zu Fall. Der bittere Loki mit Akkord der Saar und Winter mit Lies, die große Gefahr. Die Mittelwäsche doch schien noch so klein, sollte des Todes Winterin sein. Zu prüfen der Reide und Schwere im Berg, bezüchten die Affen mit Pfeil und mit Schwert. Doch keine der Waffen aus jedem Saal verletzte den Gott, noch macht ihn zu Fall. Der bittere Loki mit Antwort ihr Saar, Schwitte mit Lies, die ganze Gefahr. Die Mitarbeiter doch sind noch so klein, sollten des Todes Ringerin sein. Der Führer, der Mann wirkt ein Gär, das Ziel nicht gefunden, der Kummer verzehrt. Klage nun mit Menschen zerbricht, und aller geleitet, das wiederte Lied. Vergeben das einem, zu wenden die Not, die Siegel scheinen ewig der Sonnensort. Wenn man mit der Fälle, den Tandelmann will, auf meine Decken gehen, das Dunkel gewinnt. Gebirgt, der Nachricht den Gär, das Tier wird gebunden, der Kummer verzehrt. Klage nun, wenn ein Herz zerbricht, und Anna geleitet, der findende Licht. Vergeben das meinem, zu wenden den Ort, wie sicher sein, ewig der Sonne.